Türmer, der schaut zu mitten der Nacht hinab auf die Gräber in Lage. Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht, der Kirchhof, er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab und ein anderes dann, sie kommen hervor, ein Weib, da ein Mann, in weißen und schleppenden Hemden. Die Knöchel zur Runde zum Kranze, so arm und so jung und so alt und so reich, doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, sie schütteln sich alle, da liegen zerstreut die Händelein über den Hügel. Sich der Schenkel, nun wackelt das Bein, Gebärden, da gibt es Vertrackte. Da klippert's und klappert's mitunter hinein, als schlägt man die Hölzlein zum Takte. Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor, da raunt ihm der Schall der Versucher ins Ohr, wie ohne die reinende Laken. Wie gedacht, und er flüchtet sich schnell, nun hinter geheiligte Türen. Der Mond tut noch immer, er scheinet so hell, zum Tanz, den sie schauderlich führen. Doch endlich verlieren sich dieser und der, schlecht eins nach dem anderen gekleidet einher, und husch ist es unter dem Rasen. Einer, der trippelt und stolpert zuletzt und tappert und grabst an den Rüften. Doch hat kein Geselle zu schwer ihn verletzt, er wedert das Tuch in den Lüften. Er wedert die Tür, sie schlägt ihn zurück, geziert und gesegnet den Türmer zum Glück. Sie blinkt von metallenen Kreuzen. Das Hemd muss er haben, da rastet er nicht, da gilt auch kein langes Besinnen. Den gotischen Zierat ergreift nun der Wicht und klettert von Zinnen zu Zinnen. Nun ist um den Armen den Türmer getan, es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan, langbeinige Spinnen vergleichbar. Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt, dann gäbe ihm wieder den Laken. Da häkelt, jetzt hat er am längsten gelebt, den Zipfel ein eiserner Zacken. Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins, die Glocke, sie wandert ein mächtiges Eins, und unten zerschellt das Gerippe.